beschrieben das Jahr 2007. Wir sitzen in der Villa, wer ist auf der Straße geblieben? Nur die, die die Straßen lieben. Sie haben sie lieben gelernt. Es blieb ihnen nichts übrig, von der Schule hat man sie immer wieder entfernt. Sie gehörten nicht zum Kern von einem faschistischen Staat. Sie haben mehr dazu gesagt, haben sich nicht gebeugt, haben sich weggedrängt vom System, heimlich betäubt. Zogen sich in die Nase ihr Zeug. Viele haben diese Leute für ihre Zukunft gescheut. Habt sie in den Stich gelassen, euch über euer eigenes zu gefreut. Musste man das raffen. Wenn ich den Widerstand mitmachte, der hat sich dem gebeugt. Wenn ich an Anarchieaufstand mitdachte, der hat sich im Jahr 2007 gefreut. Nach so vielen Jahren dagegen sein, wenn solche Leute reich, dann lieber auf der Straße sein. Solche Leute wie wir lassen keine Menschen auf der Straße allein. Wir stehen für die Generation, die vom System weggedrängt worden sind. Schon als Kind hyperaktiv, in der Schule immer stief, der letzte blaue Brief. Ihr wisst, wohin die Straße nach der Schule rief. Was ich heute bekunden will, ist, dass unser Leben als Einsatz uns kein Ausweg blieb. Es ging um unsere und um deine Ideologie. Kein rechter Staat war unsere Philosophie. Wofür wir kämpfen, das glaubst du eh nie. Da unsere Willenskraft gegen rechten Staat, unsere Antipathie. Inspiriert von Rap und Hip-Hop, deshalb happy, deshalb der Top. Dein Leben ohne Rückgrat hat gefloppt. Hat's dich geschockt, ich kann's nicht ab, dass du da je mitmachst, während ein Kind anschafft. Wir schrieben das Jahr 2007. Wir sitzen in der Villa, wer ist auf der Straße geblieben? Wir schieben das Jahr 2007. Wir sitzen in der Villa, wer ist auf der Straße geblieben? Nur die, die die Straßen lieben. Sie haben sie lieben gelernt. Es blieb ihnen nichts übrig, von der Schule hat man sie immer wieder entfernt. Sie gehörten nicht zum Kern von einem faschistischen Staat. Sie haben mehr dazu gesagt, haben sich nicht gebeugt, haben sich weggedrängt vom System, heimlich betäubt, zogen sich in die Nase ihr Zeug. Viele haben diese Leute für ihre Zukunft gescheut. Habt sie in den Stich gelassen, euch über euer eigenes zu gefreut. Inspiriert von Rap und Hip-Hop, deshalb happy, deshalb der Top. Dein Leben ohne Rückgrat hat gefloppt.